1. Waren die Israeliten in Sittim Lager 10, begannen sie, sich mit Moabitischen Frauen einzulassen. 2. Die Frauen luden das Volk zu den Opferfesten ihrer Götter ein, woraufhin die Israeliten essen und sich vor deren Gotten niederwerfen. 3. Die sich Israel dem Baalpeer anschloss, entbrannte der Zorn des Herrn gegen sie. 4. Der Herr befahl Mose, al Anführer des Volks zu versammeln und die Schuldigen öffentlich vor dem Herrn hinzurichten, damit sein heftiger Zorn von Israel abgewendet wird. 5. Daraufhin wies Mose die Richter des Volks an, jeden aus ihren Reihen zu töten, der sich dem Baalpeer angeschlossen hat. 6. Waren die gesamte Gemin der Israeliten vor dem Eingang des Offenbarungszeltes weinte, kam ein Israelit und führte ein Midianiterin zu seinen Brüdern, sichtbar für Mose und all Anwesenden. 7. Als Pinhas, der Sohn Elisas und Enkel Aarons, des Priesters, dies bemerkt, stand er mitten aus der Gemin auf und ergriff einen Spee. 8. Folgte dem israelitischen Mann in dessen Zelten Dirchbord bade, den Mann und die Frau, durch ihren Unterleib, wo durch die Plage unter den Israeliten gestoppt wird. 9. Die Zahl derer, die durch dies Plage ums Leben kamen, betrug 24,000. 10. Daraufhin sprach der Herr zu Mose, 11. Pinhas, der Sohn Elisas, des Priesters, hat meinen Zorn von den Israeliten abgewendet, indem er meinen eigenen Eifer unter ihnen sägte, de durch habe ich die Israeliten in meinem Eifer nicht vernichtet. 12. Deshalb verkunde im, das ich in meinen Bund des Friedens zusichere. 13. Im insanen Nachkommen soll das Priestertum für all Zeiten als Uiger Bund zustehen, weil für seinen Gott greifet und de durch sooner für die Israeliten erworked hat. 14. Der Getotit Israelit, der Zusammen mit der Midianiterin starb, hier Simri, der Sohn Salus, ein Anführer eins Geschlechts aus dem Stamm Simeon. 15. Die Getotit Midianitische Frau Hias Cosby, die Tochter Zers, welche das Oberhaupt eins Midianitischen Stammes Geschlechts war. 16. Der Herr sprach ernüt zu Mose, 17. Bekampf die Midianiter und besiegt sie. 18. Den sie haben uk durch ihr Hinterhaltigen Machenschaften antreffen, die sie uk in Besag auf Pier und ihr Landsfrau Cosby, die Tochter eins Midianitischen Fürsten, Zufuten, welchem Tag der Plage Wegen Pier getotet word. 19. Kein weiterer Text.